Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckpiet. Heute ist der 6. Januar 2023, ein neues Jahr hat begonnen. Ja. Wir sitzen im gut geheizten Volodrom. Draußen ist es aber nicht ganz so kalt gewesen heute. Ja, ist nicht ganz so kalt gewesen. Und so ganz gut beheizt ist es nun doch nicht hier. Ja, das stimmt. Wir sparen auch. Wir sparen auch und betreiben es nicht mit dem Heizen genau. Hier. Aber ja. Wenn man hier abends sitzt, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ein bisschen warm ist. Sonst ist die Gefahr ja da, dass man sich erkältet. Und ich war jetzt verkältet, darum haben wir uns ja ein paar Tage im Jahr verschieben müssen, weil ich dann wirklich keine Stimme hatte. Ja, jetzt hast du ja wieder Stimme und wir sprechen noch über das vergangene Jahr. Ja, immer noch, immer das vergangene Jahr. Es lässt uns nicht los. Ja, naja, es war Barkonvent. Ja. Da haben wir so viel gemacht und auch so viele Eindrücke gewonnen und aufgenommen auch. Wir haben ja Interviews geführt. Genau. Und das füllt immer noch wieder eine Sendung. Aber ich denke, heute ist der Abschluss, der krönende Abschluss. Ich glaube, ja. Wir haben dann alles durchprobiert, alles besprochen, was wir gesehen, getrunken haben. Dementsprechend, ja. Ja. Genau. Wie fangen wir an heute? Wir fangen Gin an mit Gin. Erstes, wir hatten einen besonderen Gin, der auch hier gleich vielfach ausgezeichnet ist, hängt auch gleich noch was dran. World Gin Award. Genau. Also wirklich was, glaube ich, Besonderes. War auch ganz interessant. War das ein Matchmaking? Glaube ich, war Matchmaking, oder? Waren wir da? Ja, da waren wir mit Matchmaking. Genau, wir waren mit Matchmaking, hat uns das zu diesem Stand geführt. Das heißt, beim Event gibt es eine Möglichkeit, dass man quasi seine Interessen als Besucher ins Profil eingeben kann und dann können potenzielle Aussteller und Hersteller einen anschreiben und dann kann man sagen, okay, macht mir den Termin aus, ja, nein, vielleicht. Ich dachte, man wird gematcht. Oder wird gematcht. Künstliche Intelligenz. Echt? Ist es so? Ich weiß nicht, ob es künstliche Intelligenz ist, aber man wird gematcht. Also genau. Das, was man eingegeben hat über sich, wird verglichen mit dem, was andere anbieten und dann kriegt man so Vorschläge. Genau, und da waren wir beim Matchmaking unterwegs und haben eine Firma entdeckt, beziehungsweise uns wurde vorgeschlagen, haben auch zugesagt, die nennt sich Somerville, ist ganz interessant, er ist Italiener, mit einer Deutschen verheiratet, leben in Deutschland, in Marburg, also in Hessen, und er macht Spirituosen und er kam irgendwie um die Ecke und sagte so, er macht einen geilen Wodka und ich dachte, ist klar, du, also in der Kombination glaube ich das nicht, dass du einen geilen Wodka machst. Aber ich muss sagen, echt. Ja, war nicht schlecht. War nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich habe ja da hohe Erwartungen im Bereich Wodka und vielleicht auch eine sehr geschulte Zunge. Aber es hat mich wirklich überzeugt. Er macht wirklich einen Easy-to-Drink-Wodka. Er trinkt auch selbst sehr gerne Wodka, muss man auch ganz klar sagen. Aber er hatte, wie gesagt, den brennen lassen, brennt nicht selbst, das macht auch eine Auftragsbrennerei, die auch in Hessen irgendwo ansässig ist, wo eine sehr große, die auch wohl andere große, namhafte Spirituosenfirmen auch beliefert. Und da hat er einen Wodka nach seinen Vorstellungen brennen lassen und er ist wirklich sehr angenehm und mild gewesen. Aber wir waren ja nicht da wegen dem Wodka, sondern wegen den anderen Spezialitäten. Ja, hatte eine ganze Menge, aber wir haben dann am Ende hier nur zum Probieren hier Gin. Genau, also er hat im Prinzip vier Produkte, hat er, und zwar ein Limoncello, ganz klassisch, dann ein Rum, ein Blended Rum, den er auch machen lässt und halt den Wodka. Und das Tolle, was natürlich... Und Gin. Den hast du jetzt vergessen. Den Gin, genau, natürlich. Ja. Das Tolle an seinen Produkten ist, das Lustige, warum es auch ein Eyecatcher war, auf dem Stand war, dass er die Flaschen beleuchtet hat. Mhm. Das heißt, er sagt, er ist jetzt nicht der erste Mensch, der halt irgendwie LEDs unter Flaschen klebt, dass die irgendwie schick leuchten. Aber da gab es auch noch andere auf dem Barkonvent. Genau, aber er hatte einen ganz coolen so einen Ständer für die Flaschen, die halt dann aufgetürmt waren und da unten runter war halt die LED drin, war halt dann, sah nicht ganz so langweilig aus, war wirklich ein Eyecatcher. Man muss halt bedenken, Summerville ist eine ganz kleine Einmannbude. Mhm. Das heißt, die haben jetzt auch keinen riesen Stand, sondern einer dieser Standardstände. Aber für diesen Standardstand hat er wirklich eine sehr schöne, ein Händchen gehabt für, sah gut aus. Genau, und er hat ja dann auch am Matchmaking teilgenommen und hat auch Leute kontaktiert. Also er hat sich wirklich sehr bemüht als Einmannunternehmen. Ja. Und ich glaube auch zu Recht, denn also dieser, also wir müssen ihn ja noch probieren, aber seine Produkte insgesamt, also nicht nur der Gin, waren alle irgendwie gut. Ja, und er hat auch, ich glaube, in der Pandemiezeit begonnen mit seinem Unternehmen, ein bisschen davor, und will halt eine gute Qualität auf den Markt bringen zum vernünftigen Preis, soll einfach zu trinken sein, man soll Spaß haben, es dran zu trinken. Mhm. Und ich glaube auch so ein eher mittleres Preissegment. Und ja, Ralf ist halt auch eine Type. Also muss man sagen, er sieht auch cooler Typ, sieht cool aus, hat einen lockeren Spruch immer auf der Lippe, spricht natürlich deutsch-italienisch, spricht auch ein super Englisch, was für Italiener doch schon immer eine Auszeichnung ist. Ja gut, er ist ja deutsch-italiener, genau. Und dann sieht das nochmal anders aus. Er hat ja auch einen völlig unitalienischen Vornamen, Ralf. Genau. Also von daher kann man auch erwarten, dass er dann vielleicht besser Englisch spricht. Genau. Ja, und auf jeden Fall, seine Produkte können jetzt auch über den Online-Shop zum Beispiel bezogen werden, auch bestimmt über andere Vertriebswege. Aber zu dem Event war es noch nicht möglich, die Spirituose zu bekommen. Und da hat er uns freundlicherweise eine kleine Sample-Flasche mitgegeben, dass wir die heute auch hier im Podcast testen können. Genau. Ja. Sollen wir was zur Flasche sagen? Genau, sagen wir was zur Flasche. Ich öffne mal. Also das ist eine kleine Flasche. 200 Milliliter. 200 Milliliter. Aber hübsch irgendwie. Also ganz aus durchsichtigem Glas. Hell. Und darauf auch ein weißes Etikett, das mit bunten Blumen und Früchten bedruckt ist. Und da ist auch noch so ein kleines Bild. Da drauf steht, daneben steht Me. Das ist so ein halbnackter Mann mit Waschspritbrauch. Das wird es bestimmt eher darstellen. Als Hommage. Also ich kenne ihn ja. So sieht er nicht aus. Er sieht nicht aus, aber. Okay, also und oben ist noch so eine Schlaufe dran mit dem Best German Contemporary. Genau, der hat bei den World Gin Awards 2021 den Gin quasi angestellt und hat damit wie gesagt, gleich gewonnen, also Gold gewonnen, Auszeichnung. Und oben steckt ein Korken aus Plastik drin, aber mit in Holz eingefasst. Genau, also ist auch ganz, ganz cool und ganz elegant gemacht. Also ich gieße mir was ein, es riecht schon. Genau, also die Brennerei vielleicht ist kein Geheimnis, er hat es auf seiner Homepage auch draufgeschrieben. Das macht die Traditionsbrennerei Behlen in Weimar an der Lahn, also das ist der eine oder andere bestimmt der Fan ist von hochklassigen Spirituosen, wird die Brennerei kennen. Die ist wirklich, wie gesagt, hat seit 1773 das Brennrecht und ist seitdem, glaube ich, auch relativ gut auf dem Markt unterwegs. Mhm. 42% Gin. Stark, er riecht auch so ein bisschen schon Alkohol. Es ist, er hat es gesagt, ganz klar, es ist ein Gin für die Mixology, also es ist auf jeden Fall kein Solo-Sipping-Gin, sondern ein Gin zum Mixen und auch er soll halt fruchtig sein für den Sommer, einfach herzustellen, also wie gesagt, nicht viel Fufu, einfach den Gin nehmen, ein gutes Tonic dazu und fertig ist der. Ja, es riecht nach Alkohol, nach Holder. Ja, sehr schön. Und nach Holder. Und noch so ein Tick Zitrusfrucht riecht's. Probieren wir mal. Oh ja, aber im Geschmack, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, aber sehr lecker. Sehr mild zum Schluss, gell? Also er riecht stärker, als er dann wirklich im Abgang ist. Sie hinten kommen die Zitrusfrüchte super entspannt. Kommen raus, Der Alkohol ist fast weg am Ende der Zunge. Mhm. Merkst du das? Ja. Also ich finde, wenn du ihn ansetzt, im ersten Antrunk hast du so diesen leichten Alkohol, das Alkoholgefühl auch im Mund. Und dann, wenn du ihn quasi runterschluckst, geht der Alkoholgeschmack relativ schnell in Zitrusfrüchte über. Mhm. Das stimmt. Die Zitrusfrüchte sind tatsächlich sehr präsent. Auch das macht sich ja gut beim Mischen. Mhm. Wenn du dann so ein bisschen Zitronik noch dabei hast, kannst du noch ein bisschen aufpeppen, indem du da vielleicht so ein bisschen eine Zitronenscheibe reintust oder eine Limette oder sowas. Was ist drin an Botanicals? Das wollen ja mal die Gin-Fans mal wissen. Er hat es auf seine Homepage geschrieben, also ist jetzt nichts, kein Geheimnis, 11 Botanicals. Er wollte auch irgendwas Einfaches haben. Und ist drin ist Fenchel, Galatwurzel, Johanniskraut, Kardamom, Paradieskörner, Sternanis, Veilchenwurzel, Wacholder, klar, Zimtrinde, Zitronenschale und Himbeere. Ja. Also das springt mal ein bisschen durch. Also Kardamom schmeckt mal raus. Ich finde auch die Himbeere. Himbeere schmeckt die man gebrannte, auch raus. Die gebrannte zum Schluss schmeckst du auch ziemlich ganz gut raus. Ja. Also das ist schon was Besonderes, weil es wirklich so ein bisschen, geht schon fast in Richtung Obstler. So ja, so ein bisschen, genau. Stark ist der Obstgeschmack, aber ist natürlich nicht der Wacholder-Geschmack auch da. Also es ist eindeutig ein Gin. Ja, und ich könnte mir schon vorstellen, dass er auch gut kommt mit Gin-Tonic. Genau, wir haben, ich habe jetzt einfach mal bei uns ins Repertoire gegriffen sozusagen und habe mal zwei Tonics rausgeholt, mit denen wir den jetzt gleich mal matchen werden. Wir haben ja auch hier ein Glas mit einem dicken Eiswürfel drin. Ich mache jetzt mal so ein bisschen Gin rein hier. Gerade mal so ein Dash fürs zum Probieren. Das ist aber viel. Naja, mal sehen. Bisschen probieren musst du ja schon. Ach, mach bitte den Deckel drauf, sonst passiert ein Unglück. Für den ersten Antrunk würden wir, was habe ich denn hier in der Reihenfolge mir überlegt, würde ich ein Aqua Monaco Tonic nehmen aus München. Mhm. Hatten wir auch in einer Tonic-Folge gehabt. Ja. Ach so, das war schon mal offen, glaube ich. Ich glaube, das. Ja, da ist keine. Ach, das war schon mal offen. Nee, das war schon mal offen. Okay, ja. Das kann ich wegtun. Nehme es nicht. Ich habe noch ein Backup. Dann schmeiße ich das auch gleich mal aus den Shownotes hier raus. Scheinbar mal ist aufgemacht und zurückgestellt. Ja, das ist seltsam. Dann geht's weiter mit einem Tonic, was man vielleicht nicht so häufig sieht und findet. Und zwar von der Firma The London Essence. Ist hier auch ein sehr florales Tonic, und zwar Bitterorange und Edelflower auf Deutsch heißt Holunder. Holunder, genau. Also Bitterorange und Holunder. Tonic ist quasi ja eine Firma aus London, die halt sehr hochwertige Tonics herstellt. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass diese Variante ganz gut dazu passen wird. So, jetzt machen wir hier mal dementsprechend auch das Tonic obendrauf. Vielleicht muss noch ein bisschen mit dem Eiswürfel noch ein bisschen rühren, dass es sich besser vermischt. Ja, du hast jetzt eigentlich gar nicht so viel Tonic, sondern also angesichts der hohen Menge Alkohol. Naja, mal sehen. Na, gucken wir mal. So, in der Nase. Oh, man merkt, das Tonic ist sehr, sehr kohlensäurehaltig, sehr, sehr feinperlig. Mhm. Erzeugt quasi im Glas auch eine extreme Feinperligkeit. In Kombination des Eises sieht es fast so ein bisschen aus, als ob das, also zumindest bei mir im Glas, so was leicht ölig. Oder so. Genau, ja. Ja. Ja, interessant. Mhm. Sehr lecker. Sehr lecker. Ja. Also kommt, der Gin kommt gut durch. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Obwohl das ein eigentümliches und auch geschmackreiches Tonic ist. Ja, aber ich finde, die Bitterorange kommt hinten, also war ja im Abgang war jetzt ein bisschen die Zitronennote. Die Bitterorange kommt jetzt von meinem Geschmacksverständnis jetzt noch dazu. Also man hat Zitrone und die Bitterorange. Den Wacholder. Der ist neutralisiert ein bisschen. Der war vorher deutlich mehr zu spüren. Ja, ja, ja. Das stimmt, das deckt das ein bisschen ab. Mhm. Aber nach wie vor, auch im Gin Tonic, ist der Abgang des Gins extrem mild. Also man könnte zum Schluss, also das täuscht jetzt so ein bisschen. Man könnte jetzt denken, da ist wenig Alkohol drin. Mhm. Also vom allgemein vom Mundgefühl her. Als Low Alcohol Drink verkaufen, dabei ist das 42%. Mhm. Ja. Erstaunlich. Mhm. Also wirklich sehr, sehr angenehm, sehr mild. Mhm. Ich sehe ja gerade den direkten Vergleich der Kohlensäure von diesem Tonic. Mhm. Wir haben nebendran in unseren Gläsern haben wir gerade Mineralwasser eingeschüttet, und zwar im Medium. Ja, in dem das Fall ist weniger. Vom Fürst Bismarck in dem Fall. Da sieht man mal richtig, wie dick die Kohlensäure Bläschen gehen sind. Richtig, ja. Und hier ist es richtig schön feinperlig. Also wirklich sehr, sehr, also sieht auch extrem elegant aus. Mhm. Ein elegantes Getränk, und durch die Fruchtigkeit, also ich würde sagen, es ist richtig so ein Sommer. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch die, die Zielgruppe oder beziehungsweise auch der Zielmarkt, ist einfach im Sommer zu machen. Ja, wir können uns schon auf den Sommer freuen damit. Ja. Das bringt die Sonne ins Herz. Das bringt auf jeden Fall auch ins Glas. Mhm. Also überzeugt mich wirklich. Ja, finde ich auch. Gerade mit dem Tonic. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das London Absinthe Essence so gut dazu schmeckt. Mhm, doch, das wirkt. Wollen wir nochmal ein anderes als Vergleich nehmen zum Probieren? Können wir machen, ja. Ich greife nochmal in unsere Wunderkiste rein. Einen Augenblick. Ja, dann muss ich das hier doch entsorgen, denn so viel Gin kann ich nicht. Aber wir haben ja einen. Ich habe noch eins gefunden, was, glaube ich, auch mir direkt ins Auge gesprungen ist. Ist dein Glas leer? Mein Glas ist leer. Ich hätte gerne noch ein ganz kleines Stück. Und zwar mache ich gleich mal in die Shownotes rein. Ein tolles Tonic, auch sehr teuer, aber auch sehr toll. Und zwar aus der Schweiz. Mhm. Das ist Swiss, das ist der Schweiz. Das Mountains, Swiss Mountain Spring Rosmarine Tonic. Ja. Kann ich mir gut dazu vorstellen. Ich glaube mich auch. Das war's ganz. Also das wollte ich vorhin noch sagen, zum Gin. Da fehlt fast so ein bisschen Rosmarin. Ja. Der Zweig. Man hätte den Zweig reinmachen können. Ja, man hätte den Zweig reinmachen können. So, genau. Und jetzt machen wir quasi den Zweig aus der Flasche. Ja, aus der Flasche. Und tun es auch noch mal ein bisschen gut vermischen. Ja. Ist ein Indien, also ist ein bisschen süßer. Ja. Sehr aber gut mit der Süße. Mhm. Hier ist 8,7 Gramm Zucker drin in dem Swiss. Und im London Essence ist drin 3,9. Also ja, fast deutlich weniger. Deutlich weniger. Also hier in dem, also klar, ist auch in Indien das Swiss. Mhm. Aber mit der Süße und dem Rosmarin-Geschmack kommt da eigentlich eine gute Balance rein. Ja, muss ich auch sagen. Genau. Mhm. Genau, das Mountain Spring natürlich eine Quelle aus der Schweiz, aus Graubünden in der Schweiz. Etwas Zucker, Kohlensäure, Säuremittel, Zitronensäure mit natürlichen Aromen von Rosmarin aus Spanien und Marokko. Mhm. Natürlich Chinin aus Indien und Indonesien. Ja. Genau. 8,7 Gramm Zucker, weil es halt in Indien ist. Aber finde ich extrem lecker. Also passt auch sehr gut dazu. Lässt sich auch sehr, sehr gut trinken. Ich finde, durch dieses Rosmarin-Tonic kommt so eine leichte Öligkeit auf der Zunge auf. Mhm. Das war vorher nicht so. Mhm. Jetzt kommt so ein bisschen eine leichte Öligkeit rein. Und der Rosmarin kommt. Ja, und gleichzeitig hast du noch die Fruchtnoten aus dem Tonic, aus dem Gin. Also das ist schon eine tolle Kombination. Ja, finde ich auch. Also ist wirklich, wirklich gut zu trinken. Ja, das will man eigentlich haben. Ich muss jetzt aber aufhören, weil ich muss später noch Auto fahren. Ups. Ja, danke, dass du mir jetzt hier alles überschwappst. Warte, ich hole mal den Emergency-Kit hier. Ja, das ist wirklich jetzt hier mein... Ja, der Eiswürfel aus dem, aus dem Glas schockt in unser... Voll in unser Peter das hier umgekippt und dann schwappt es. Ja, aber ich glaube, es ist alles gerettet. Genau. So, ich muss mein Glas mal ein bisschen mal neutralisieren. Mhm. Wo ist das Wasser? Ach, hier kann das auch so. Bei dir steht das Wasser. Ja, also mit dem Tonic auch finde ich gut zu empfehlen, eine ganz andere Richtung. Aber passt auch sehr gut. Mhm. Also ist wirklich ein guter Begleiter der Gin für ja. also verschiedene Richtungen des Tonics auch. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Ja, erzähl. Rum. Mach nicht lang rum. Aber stopp. Stopp, Moment. Wir sollten Ralf noch mal. Ralf noch gar nicht zum Wort kommen lassen. Genau. Also ja. Ich hatte Ralf interviewt und er hat ganz kurz mal. Ja. Das heißt, über seine Produkte, seine Philosophie. Das ist ganz schön. Ja, ja, das hören wir uns mal an und dann wissen wir mehr. Genau, ich glaube, ich lasse mal einfach mal Ralf sprechen, weil, wie gesagt, ist ein super Interviewpartner. Ralf, ja. Erzähl mal, wie es war. Los geht's. So, I'm standing here with Ralf of Somerville Spirits and we just had a tasting of 4 of your spirits, what you created. So tell me about your company and what you're doing. We started 3 years ago in Marburg. We are designers of spirits. We create very fresh flavors, very happy to drink for everyone, very smooth, very summery, for outdoors, especially designed to be enjoyed with friends. Okay. So, and you got 4 products with us today, 1 very fresh one. So what's your 4 products, what you're having? Well, we started with the gin. It's 7 times awarded. Yeah. It got the World Gin Award for last year in Germany, and we moved on to a potato vodka, extremely soft, with the rum, choice of rum, with the ananas and the cinnamon, and then come the limoncello with a fresh rose water shot. So we tried all of them. So what is your idea behind the gin, the limoncello, the rum, and the vodka? Well, each one tells a story. Yeah. The gin started as a mix of lemon and raspberry because my wife comes from Marburg and they have this raspberry crave. Yeah. And for me, the Mediterranean is all about citrus. Mm. So we started with this first creation. Then the rum, we also wanted to go in the same fresh direction. Yeah. So we got the pineapple mixed with something a little bit German, Christmassy, wintery, which is the Zimt. Yeah. Yeah. It gives it a very nice mix. Okay. So why you put in the ananas? Why you want to have the pineapple freshness? Well, like every designer, every person has his own, has a way to decide the choices of the... I think pineapple is very summery. Yeah. And with the rum it and the Zimt, it gave it... even if it's summery, a wintery character. Okay. So it's a blended rum with 3 blends, right? Yes, from Jamaica, Guatemala, and Salvador. Okay, why you pick these 3? Because these 3 rum countries are, you know, have different... Each one has different characters. For example, Jamaican is a little bit more sweet. Yeah, that's right. You know, Guatemala is a little bit more vanilla. Yeah. And so forth. And it took 3 years to develop the product. It's, things don't come very fast. Yeah. It's a mix of 3 and 5 years old rums. Okay. So, and then something typical Italian is limoncello. Limoncello, of course. Why limoncello? Why another limoncello out of this world? Well, I think the trend is going a little bit to a limoncello spritz next summer. And limoncello with an prosecco is a really nice combination. Yes. We added the rose water to give it this extra kick of freshness and happiness. Okay. Yeah, you can taste the rose water very well in this. It's very nice. Yeah. It tells also a little bit of my story of my kindheit. Okay, yeah. I didn't like to drink lemonade, but my mom used to force me because it's good with the vitamin C. So she used to put for me rose water in it. And it happened that she was there when we were distilling. Yeah. And this is how the limoncello rose water got created. Ah, okay, cool. So, and a vodka for Italian, how come this? Well, limoncello in Germany is the question. Germany doesn't have a lot of lemon. Yeah. So all the lemons we import are really quality bio lemons that we use. Yeah. But it costs a little bit more with the transport. Sure. That's why it's not being massively produced in Germany. Okay. We're one of the first to do it. Okay. And moving on to the vodka, why a vodka for an Italian? That's very untypical. Well, I live in a place where vodka from potatoes is a classic. Okay. So why not add it to the collection? Okay. And so what was your intention behind the vodka? How your vodka should look like or taste like? It should taste like the first vodka I ever tried in my life. Okay. Cold, refreshing, with no aftertaste, no smell of ethanol, very pure and simple, round, neutral vodka. Yeah. And you didn't find anything out there, so you make your own? Or? Well, they cost much more than they should. Okay. All right, Ralph. Yeah, all right. Thank you for this view. Thank you, Peter. Bye. Thank you. Hier sind wir wieder. Ja. Also Ralf kann sich auch vermarkten und sprechen, muss man auch ganz klar sagen. Das ist schon seine Stärke. Mhm. So, jetzt now to something completely different. Genau, richtig. Jetzt wir ziehen oder segeln weiter. Ja, nach in die Normandie, zum Calvados. Zum Calvados? Ja. Wollt man nicht rum? Nee. Okay, das ist der Höhepunkt. Ich habe nichts gesagt. Dann gehen wir Calvados. Dann muss ich die Reihenfolge hier ändern im Wiki. Ja, also Calvados kann man noch mal eben ein bisschen drüber erzählen. Kommt also aus der Normandie, beziehungsweise in Form des Lambic, der bretonischen Variante des Calvados, die dann eben nicht Calvados heißt, sondern Lambic, auch aus der Bretagne. Und ist ein Schnaps, der aus Äpfeln gewonnen wird. Und natürlich hat man schon immer aus Obst irgendwas gebrannt und so auch aus den Äpfeln. Aber im Zuge der Französischen Revolution wurde dann allen Franzosen erlaubt, Schnaps zu brennen. Mhm. Und das führte eben dazu, dass dass plötzlich ganz viele Äpfelbäume gepflanzt wurden in der Normandie. Da sieht man eben, solche Gesetze können dann durchaus auch Folgen für die Natur haben, positive Folgen für die Natur. Und dann wurde also besonders die Normandie bekannt für seinen Apfelschnaps, und da gibt es eben eine Gegend, die heißt Calvados, und danach ist dann eben auch der Apfelschnaps in Frankreich benannt worden, weil er eben vor allen Dingen aus dieser Gegend kam und dann eben unter einem anderen Namen natürlich auch noch aus der Bretagne. Und neben Äpfeln wurden dann auch Birnen verarbeitet, da gibt es den sogenannten Poiré, also den Birnenschnaps. Und unser Interviewpartner, den wir dann auch gleich noch hören werden, der hatte, glaube ich, auch Poiré im Angebot. Er hat nämlich ein Tasting mit uns gemacht und anschließend haben wir ihn auch nochmal interviewt. Genau, du hast interviewt, gell? Ja. Den Tim. Genau. Und er hat erstmal einen tollen Vortrag zum Thema An Apple a Day, a Calvados Tasting gemacht. Das war auch in dem Bereich, im Taste Forum war das, glaube ich. Oder nee, Taste Stage war das. Liquid Stage war es, genau. Das war im Prinzip der Bereich, der in den Hallen untergebracht war. Was ein bisschen ungeschickt war, weil es natürlich da sehr, sehr laut ist in diesen Hallen. Genau. Und dann musste man da sitzen mit Kopfhörern. Genau, was war eine gute Lösung? Das Mikrofon. Ja, das war eine gute Lösung. Aber so insgesamt finde ich es sehr angenehmer, wenn man tatsächlich einen abgeteilten Raum hat. Ja, definitiv. Definitiv. Weil man sich dann auch besser untereinander unterhalten kann. Genau. Und so. Denn wenn man die Kopfhörer aufhat, kann man sich nicht mehr untereinander unterhalten und während des Tastings Erfahrungen austauschen. Und und ohne die Kopfhörer kann man dann wirklich nichts mehr verstehen. Genau, zu dem Tasting gab es nicht nur, also ein super, Tim hat erstmal einen super Vortrag gehalten über Calvados im Allgemeinen. Mhm. Auch die Zukunft, die Entwicklung des Produktes. Die zukünftige Entwicklung, auch ökologische Aspekte. Ja, genau. Ich habe ja hier schon einen angesprochen. Also dass man eben durch das Privileg des Brennens eben dafür gesorgt hat, dass sehr viel mehr Apfelbäume, alte Apfelbäume angepflanzt wurden, die natürlich einen positiven Impact haben. Das hat sich natürlich dann später wieder verändert nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man dann wieder abgeholzt hat und so. Also es ist ein Hin und Her, aber man kehrt im Grunde auch wieder dazu zurück, denn inzwischen ist der Calvados doch eine sehr beliebte Spirituose und eben eine, die sehr, sehr nachhaltig ist. Genau, also es gibt da verschiedene, Initiativen aus dem Bereich des Calvados, also aus dem ganzen, aus der Calvados-Community, vielleicht nennt man es so etwas kann es besser beschreiben. Mhm. Zum Beispiel sind die einer der ersten gewesen, die bei diesen Eco Spirits mitmachen. Was ist Eco Spirits? Eco Spirits sind quasi für die Bar standardisierte Behälter, wo Spirituosen drin abgefüllt werden können und die recycelt werden können. Mhm. Das heißt, jeder kennt es ja, das Flaschendesign ist ja quasi unterschiedlich, also die Calvados-Flaschen gibt es so ein typisches Flaschendesign, aber gibt es natürlich auch von bis alle Flaschenformen, Größen und so weiter, wie man sich vorstellen kann, um zu sagen, okay, um auch da Glasabfall zu reduzieren, obwohl der Glas sehr gut recycelbar ist, aber braucht natürlich einen hohen Energieaufwand, um das Ganze zu recyceln, ist zum Beispiel die Calvados-Community relativ schnell zu diesen Eco-Spirits Containern, nenne ich es mal, gegangen. Das sind so, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel da reingehen. Also bestimmt eine bestimmte metrische Größe geht da rein. Die kann man halt innen drin mit Glas ausgekleidet, dass es also auch wirklich geschmacksneutral ist und sich gut spülen lassen und recyceln. Und da kann halt, wie gesagt, eine in Anführungszeichen Standardspirituose abgefüllt werden und kann halt quasi im Bargebrauch dann einfach damit dann oder besser gehandelt werden. Also gibt es dann verschiedene Anzapfsysteme und Auslaufsysteme und Co. Gibt es also ein ganzes Ökosystem außenrum und Calvados hat sich da relativ schnell dazu bereit erklärt, ihre Produkte zum Beispiel auch in diesen Containern anzubieten. Ja, also es bestand halt wirklich hier die Initiative von Tim und anderen in Calvados, in der Region Calvados, eine komplett nachhaltige Spirituose zu machen. Genau. Also Recycling des Behälters, aber auch an sich, ne, also kurze Transportwege ist natürlich klar, wenn man im Calvados was anbaut, kann man direkt, ist man ja ganz nah bei Paris und kann das direkt dort auch vermarkten. Dann eben auch der Apfelbaum selber, der durch das Holz, das alte Holz, eben CO2 bindet. Und das wird ja erst problematisch, wenn man die Bäume fällt. Aber die Calvados-Bäume sind eben keine Bäume, die man fällt, weil es da ja auf die Apfelsorten ankommt. Und von daher ist das auch sehr, sehr nachhaltig. Dann sind sie sogar so weit gegangen, dass sie auch noch zum Beispiel die Etiketten aus Apfelabfall. Genau. Also ich meine, es gibt natürlich, es ist alles hinterher genutzt worden von dem Apfel und da hat man eben aus dem Rest, was nun wirklich anders nicht mehr ging, daraus hat man die Etiketten hergestellt. Genau. Und quasi gepresst, muss man sich vorstellen. Genau. Und dann das Ganze mit Ökofarben bedruckt, um halt da quasi das Labeling auch hinzubekommen. Also wirklich ein Getränk, was wirklich alle Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Und das ist natürlich schon toll. Ja? Genau. Und Ziel ist es auch, der Calvados Community, nenne ich es mal so, eine klimapositive Spirituose herzustellen. Genau. Klimapositiv. Das wird uns auch Tim nochmal später im Interview nochmal ganz klar nochmal sagen, dass sie sich ganz klar auf die Agenda geschrieben haben, dass also der komplette Prozess von quasi Grundprodukt bis hin zur Verarbeitung, bis hin zur Auslieferung komplett nachhaltig beziehungsweise klimapositiv gestaltet werden soll. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Genau, gibt es viele Möglichkeiten und er ist auch sehr innovativ. Gell? Also er ist ja auch da Ideen- und Impulsgeber für die ganze Community, weil er sieht natürlich auch, dass so eine Spirituose auch in Zukunft damit auch natürlich auf dem Markt punkten kann. Also sagen kannst, ich trinke mit gutem Gewissen den Calvados, weil der ist halt irgendwie nachhaltiger hergestellt als der Wodka oder der Whisky nebendran. Genau, naja, man braucht auch immer Hitze zum Destillieren, da haben sie dann auch wieder Abfälle genommen. Genau, und so. Zum Verbrennen. Also das ist wirklich, wirklich gut durchdacht, eben möglichst das Ganze so CO2-neutral wie möglich und dann eben sogar klimapositiv herzustellen und zu vermarkten. Ja, man muss auch sagen, Tim ist auch ein junger, innovativer Typ. Ich fand es ganz cool, seine Visitenkarte, die er uns gegeben hat, ist ja quasi auch ein Abfall besteht aus Apfelresten sozusagen, die bedruckt sind, also ähnlich die Etiketten, aber sein Clou war noch, sie haben da in diese getrocknete Visitenkarte noch Samen eingearbeitet. Das heißt, wenn ich die Visitenkarte im Zweifelsfall wegschmeiße, wächst da ein Apfelbaum beziehungsweise ein paar Blümchen und Co., was dabei ist. Also es war ganz cool, dass Also wie gesagt, so weit denken die. Das ist, fand ich auf dem Markt echt interessant, interessante Ansätze. Ja. Und auch wichtig, dass man auch in dieser Richtung denkt und überlegt, okay, wie kann ich auch so ein Produkt noch nachhaltiger gestalten, weil genau. Er sagte, das ist gerade Anfang. Wenn er jetzt noch drüber nachdenken würde, nochmal 5 Minuten an einem Subthema, gibt es bestimmt nochmal 30 Möglichkeiten, das zu optimieren und noch grüner irgendwie dazustehen und quasi noch mehr für die Umwelt auch zu tun in so einem Gesamtprozess. Das ist toll. Naja. Ja, dazu kommt natürlich, dass auch diese Apfelbäume, das sind ja keine Monokultur von Apfelbäumen, sondern die stehen ja typischerweise in der Normandie auf Feldern, wo dann auch noch Tiere grasen. Und gleichzeitig sind da die Apfelbäume, die dann den Tieren auch noch Schatten spenden. Genau, und so. Genau. Also das ist schon auch gut. Genau. Ja, also ich fände es echt total cool, was er da so von sich gegeben hat. Aber ich glaube, wir sollten einfach mal das Interview mal jetzt mal nacherzählen. Genau, Tim, ich sage, leg mal los. So we're sitting here with Tim Everington Judge. Hello, Tim. Hi. Thank you for getting my name correct first time. Well, even without looking. Yeah. Well, you were in search of the most sustainable spirit. Yes. As I see it, I think this is very interesting, and even the result is very interesting. Thank you very much. So can you tell us a bit more about us and reveal in the end what the spirit is that is most sustainable? Yeah, sure. So kind of environmental issues have been a very important part of my life since I was a teenager. You know, I grew up in a very rural region of England called Cornwall. So, you know, down near the beaches. So, you know, you spend most of your time outside and you learn that, you know, nature is the most wonderful thing and it's so important to us alive and on the planet. You know, and then got involved in the drinks industry and worked for Diageo for a number of years. When I left Diageo, you know, I always wanted to create my own spirit and wanted to, you know, wasn't interested in having a brand that was on trend, you know, or looking at a specific market opportunity or be something that, like, I really like American whiskey, because for example, but I didn't want to do something just because I liked it. Wanted to create a brand that had a real kind of purpose for being, and a brand that was reflective of both my inner beliefs but also my business partner's inner beliefs. So I co-founded the brand with an amazing young lady called Stephanie, who grew up in rural France. So her father is a winemaker in the Beaujolais. You know, so she grew up surrounded by grapes and terroir and vines and nature. You know, so for her, the soil and the land is really, really important. So we kind of came together and we said, you know, these two things are really important to us and we want to create a brand together. So why don't we see if we can fuse those two personal interests and beliefs into creating a brand. And so we sat down and we said, right, you know, let's see if we can create the world's most sustainable spirits brand. You know, we don't want to create the world's most sustainable rum or the world's most sustainable whiskey or gin, but just the most sustainable brand possible. Because when it comes to sustainability, a lot of brands kind of look at packaging. They look at energy and distillation. They look at the bottle. But that's only part of the picture. You know, alcohol is really interesting because it's both an agricultural process and also an industrial process. But all alcohol, I think with the exception of Air Company vodka, which is made from extracting CO2 from the atmosphere, all alcohol starts its life as an agricultural product. It starts its life in the fields, the plantations, the orchards of the world. So we said, if we're going to be true to this sustainable mission, we have to go right back to the beginning of the agricultural process and ask the question, what's the best raw material to make alcohol from? Not from a flavor or cost perspective, but from an environmental perspective. So we had 4 key metrics, which are carbon emissions for climate change, water consumption, pesticide and fertilizer use, and then finally biodiversity. So we looked at all of the major raw materials used to make alcohol. So cereal grains, sugarcane, agave, grapes, and we eventually looked at apples as well. And apples came out on top. So the trees are amazing. They sequester CO2 from the atmosphere. They also provide a lot of shade, which has a cooling effect on the ground. They support a wide range of biodiversity. So the traditional orchards of Normandy are what they call mosaic habitats. So you have the trees, you have the meadow, the grass, and the wildflowers in between, and then you have the hedgerows around the outside. So you have kind of three different habitats, all contained in a very small area. So they support a really wide range of biodiversity, from bees and other pollinators through to birds, small mammals, lots of different plants. From a water point of view, there's no irrigation of the orchards allowed. And also in the processing and the industrial at the distillery, there's very, very little water consumption, because all we really do is wash the apples and then we juice them. So there's no water required there. There's no mashing required, no malting required. And so very, very minimal water consumption. And then finally, very, very little pesticide and fertilizer used. Used across Calvados, and most producers use none at all. So it's a completely natural product. So those four kind of metrics led us to the wonderful world of Calvados, with apples of Normandy being the best raw material that's possible to make alcohol from. So that's why we make a Calvados. You want me to reveal the brand now? Mm-hmm. Yes, so the brand is called Avelen, which is an old Cornish word, which is where I'm from, which means apple tree. So there's some nice connections between Cornwall, where I'm from, and Normandy. So they used to have a shared language, old Cornish and old Breton, which is the language of Normandy, almost identical. So Aval means apple, Avalon means island of apples, and Avelen means apple tree. So it was a nice name there. So that's the name of the brand. The liquid is a blend of Calvados between 2 and 3 years old, so at the very young end. It contains no sugar, no caramel, no boisé, nothing at all added. It's also a wild fermentation. So we literally just juice the apples and let nature take its course. Mm-hmm. Create a cider between 5 to 7%, and then distill that up to 70% on a column still with 25 copper plates. That is then brought down to bottling strength. So it's also aged for 2 to 3 years old, then blended, brought down to bottling strength, and then bottled. And then to continue the sustainability, we bottle in a very lightweight bottle that is made from 65% recycled glass, which is about as high as you can get, and still have a clearish bottle, mm-hmm. so you can see the liquid. One thing that everybody likes about our brand is that the labels are made from waste apples. Mm-hmm. So because of when we press the apples, you get the juice which goes to make the cider. But you've also got all the kind of the pulp left. So most of that pulp is collected, or all of the pulp is collected. Most of it will go to a local biodigester. So they use it to make a biogas, which is then used to fuel various industries. But some of the pulp... Yeah, but you need it for warming the pot still. Yeah, the column still. Yeah, the column still. The column still is the single most consumption-oriented... thing. Well, it's actually the second most. Second? The number one biggest contributor is the bottle. Yeah, but glass can be recycled, even indefinitely. Yes, but you need an enormous amount of both energy and water to produce the glass. Yeah, that's and right. Then you also need to recycle the glass. Yeah, because you have to take the glass, melt it down. Yeah, it also takes a huge amount of energy. So the best thing to do is not to use glass at all, or to use a circular system. Yeah. So one of the ways that we're getting around the impact of the bottle is to partner with a company called Eco Spirits, which is a circular distribution system. So for those people listening, it's essentially a beer keg for spirits. Mm-hmm. It can be reused, washed, reused, put back in the system. So each Eco Spirit system that we use will remove around 600 glass bottles from production at a minimum, which for our bottle will prevent around just over 300 kilograms of carbon dioxide being emitted to the atmosphere. And also all producers will tell you that there's a huge bottle crisis right now and it's very, very hard to get glass bottles. So it also relieves some of the pressure from us of sourcing glass bottles. And it's a wonderful system. Yeah. But to go back to the apples, So some of the apples are used to create the paper that we make, that we use for our labels, which is something everybody loves for some reason. Yeah, it's really good. Thank you. Because thank you. I must admit that your calvados wasn't the one that tasted best, I would say. That's okay. Of those that we tasted here. But it tasted better because of the good feeling thank you get you, thank with you. It. And I think that's important. Thank you. I mean, so for us at Avalon, we created a calvados for mixing. Mm-hmm. And it's not, we didn't design it to be the best tasting calvados in the world, or for it to be to be consumed neat. You know, particularly some of the older calvados, they are drunk as a digestive. You know, you can compare them to, say, single malt scotches. Yeah. For us, we want to be in cocktails with tonic. I'm getting people drinking calvados again because it's a category that's been in decline for a long time. Mm-hmm. Thankfully, is now kind of back on the rise. Yeah. As we're doing more work to promote the category, as sustainability is becoming more important. Yeah. So for us, it's a calvados that tastes really good, is really super sustainable, and people can put in cocktails, drink with tonic or ginger ale, enjoy on a nice sunny day. Mm-hmm. Yes, and then that's really what we're hoping or what we're aiming for with Avalon. Yeah. I think you're a model for the industry because thank you very much. Connecting pleasure with sustainability. It's the one thing that everybody wants. If you can have a good time and do good for the planet at the same time, happy days indeed. Yeah, so thank you very much. That's a pleasure. Love you to and meet you. And keep on the good work. Thank you. Thank you. Und zurück sind wir. Ja. Ja, schade, dass wir jetzt keinen Calvados zum Probieren haben. Ja, haben wir keinen da. Haben wir, glaube ich, irgendwie verpasst. Ich glaube, höchstens in einer dieser kleinen Flaschen, dass wir da noch was haben. Das kann sein, dass wir noch einen hätten. Ja, aber ich habe es auch nicht so bekommen. Wir haben jetzt gleich noch nochmal harten Alkohol. Ja, und wir haben auch noch was ganz Besonderes genau. Im Programm. Gut. Ja. Themawechsel wieder. Themawechsel. Nochmal rum. Nochmal rum. Wir hatten letzte Folge schon rum. Ja. Ja, es gab noch einen besonderen. Genau. Rum. Wir sind zu einem Vortrag gegangen, bei dem kein Bild in der Hand genommen war und auch kein Text in der Hand genommen. Es hieß nur irgendwie, History never tasted that good. Genau, richtig. Und so, dann haben wir gedacht, das könnte interessant sein, weil es dann vielleicht auch um Rum und Geschichte geht, das ist ja nicht so ganz uninteressant, weil Rum ja eine sehr lange Geschichte hat und eng verbunden ist eben auch mit der Plantagenwirtschaft und der Sklavenhaltung und sowas ist ja schon ein wichtiges Thema und deshalb hatte ich so ein bisschen auf Geschichte gehofft, das kam aber dann ganz anders. Ja. Also Geschichte war da ganz anders gemeint und zwar hatten wir dann einen Vortrag von einem, ja, im Grunde Newcomer in der Szene. Jetzt muss ich hier mal gerade umschalten, damit ich das auch lesen kann. Jetzt ist wieder weg. Das ist ja doof. James Papagno. Genau. Also ein Familienname italienisch, Vorname englisch und das ist ein Amerikaner, der eben mal italienische Vorfahren hatte oder hat. Und der hat dann sozusagen nach dem Abschluss seines Brotjobs sich überlegt, ich mache nochmal was anders genau. im Leben und ich kreiere einen Premiumraum. Genau. Und ich mache das so Premium, wie wir vorhin jemanden hatten, der alle Aspekte irgendwie nachhaltig machen wollte, wollte hier jetzt einer was machen, was in jeder Beziehung Premium ist. Ja. Und dabei herausgekommen ist ein wirklich interessantes Produkt, auch zum Anschauen interessant, ja. Du kannst gleich die Flaschen beschreiben, Bombarda ist der Rum. Und der Name verrät schon so ein bisschen, wie die Flaschen aussehen könnten. Bombarda. Mhm. Sag doch was zu den Flaschen. Genau, also muss man sagen, James hat Marketing quasi wie der Muttermilch bekommen. Ja, ja, das also ist wirklich. Also er kann wirklich gut quasi ein Brand, eine Firma, ein Marketingkonzept aufbauen. Da muss man vorab sagen, da ist er wirklich schon große Klasse. Und er hat sich überlegt, was möchte er haben? Und er will drum haben, also er ist blendet rum, völlig klar. Er sagt auch, er wird niemals in seinem Leben jetzt noch die Rumdestille gründen, die alles besser macht als alle anderen, sondern er greift dann quasi ins Regal, was schon da ist. Und seine Expertise ist Blending und es muss ihm halt gut schmecken. Ja. Und das Ganze muss auch was fürs Auge sein. Und er hat sich zum Flaschendesign eigentlich was ganz Cleveres ausgedacht. Und zwar sehen die Flaschen aus und heißen auch so wie Kanonen, wie Schiffskanonen. Ja, und so heißen, also sehen nicht nur SARS und heißen so, sondern die Rums benennt er dann eben auch so. Genau, richtig. Und zwar sind es halt Schiffskanonen, die halt, aus den verschiedenen Epochen sind, keine Ahnung, 16. Jahrhundert und Co. Ja, im Zeitalter der Entdeckung, da hat man eben auch Kanonen auf den Schiffen gehabt, weil die eben auch sich verteidigen wollten. Und von daher ist das natürlich schon, also gerade jetzt, wenn es um die Karibik geht, das sind ja karibische Rums und da sind eben auch auf den Inseln sind dann zum Teil Forts, auch mit Kanonen. Und daher hat er sozusagen die Vorbilder. Das sind wirklich, die Flaschen sehen wirklich aus, wir haben es ja dann bei Instagram auch, wie so alte Kanonen der ersten Generation sozusagen, wo man so große Kugeln rein tat. Genau, ja, und dann gezündet hat mit der Zündschnur hinten und dann kam die Kugel dann unten rausgeschossen. Genau. Genau, und wie gesagt, er hat einen Blend, ganz interessant ist, der Blend wird einer großen Blend-Firma aus den Niederlanden hergestellt, also quasi. Nein, es wird alles in Europa gemacht. Alles, komplett. Das Blending in den Niederlanden, die Flaschen werden in Tschechien hergestellt und dann soll es weltweit verkauft werden. Naja, muss man natürlich dann auch in Europa verkaufen. Klar, genau. Hat aber zu dem Zeitpunkt noch nicht in Deutschland einen Distributor gehabt. Wir hoffen, dass unsere Tipps, wenn er ansprechen soll, mal gefruchtet haben, dass da hoffentlich eine Kooperation entstanden ist. Ich gucke gerade mal nach. Würde mich gerade mal interessieren. Ja, es ist wirklich ein exzellentes Produkt. Wir werden es ja gleich noch probieren. Genau. Ich weiß gar nicht, ob das die waren, die wir auch dort probiert haben. Haben wir. Ich habe mir gerade die Fotos angeguckt. Ah ja. Wir haben genau die beiden haben wir auch vor Ort. Ja, dann können wir die jetzt hier nochmal noch nachstellen. Also warum ist der auch so gut? Das behaupten nicht nur wir, sondern auch die Fachpresse. Also er hat, wie gesagt, ein neues Produkt, ist ganz neu auf dem Markt und hat seine Rum schon zu diversen Vergleichen beziehungsweise zu diversen Ausstellungen beziehungsweise Messen und Tastings geschickt. Also hier World Beverage Tasting Institute ist wirklich schon eine große Nummer und hat da mit seinem neuen Produkt auch, muss ich sagen, relativ gut abgeräumt. Muss man sich vorstellen, bei diesem World bei dem World Beverage Tasting Institute ist es so, man kann 100 Punkte maximal erreichen. Zwischen 90 und 100 ist Gold und zwischen 89 und ich glaube 80 ist Silber und dann wird es halt irgendwie abgestuft und so weiter. Und er hat mit beiden Produkten ist er halt ganz weit oben. Ich sag da gleich, wenn wir trinken, wo er unterwegs ist. Wir trinken jetzt zwei Blends. Einmal den Culverin, das ist ein Blend, der zwischen 5 und 8 Jahren alten Rum ist und dann anschließend den Falconet. Genau, der Blend ist aus 8- bis 15-jährigen Rums aus verschiedenen Regionen. Ich würde sagen, wir fangen mit den Culverin an, oder? Ja, genau. So, dann die Flasche ist transparent, der Rum ist natürlich, ist ein Blended Rum, ist, hat er auch gesagt, ein bisschen nachgefärbt für die Farbe, genau, und ist eine transparente Flasche und halt brauner Rum drin. Ich habe einen Schluck. Gut, in der anderen Flasche wissen wir gar nicht, welche Farbe der hat, weil die Flasche, Entschuldigung, das war so rum. Genau, weil die Flasche schwarz ist. So. Genau, Verschluss ist ein Kunststoffverschluss, aber oben halt so ein relativ großer, breiter Passt zur Flasche. Genau, Pfropfen, was so ein bisschen aussieht wie das untere Teil einer Kanone, wo quasi Zündschnur rauskommt, auch in schwarz gehalten. Steht halt drauf hier irgendwie Caribbean Darkroom, Rare Blended, Bombarda Culverin. Und auf der Rückseite steht drauf, is a rare blend of dark rums, double aged in bourbon and oak casks, product of Dominican Republic, Panama und Barbados. Hat, glaube ich, 40%. Steht hier irgendwo drauf. Aged for at least 5 years. Steht denn hier was drauf mit Alkoholgehalt? Was? Ist vorgeschrieben. Ja, aber hier steht. Da muss drauf stehen. Wir gucken auf der anderen Flasche. Bitte, ja. Ah, doch, hier. 43%. Mal gespannt, du's, genau. Ja. Oh, in der Nase sehr frisch. Mhm. Also, ich finde, in der Nase kommt eher so diese Funkiness of Barbados irgendwie. Mhm. In der Nase wirklich in der Tat sehr frisch. Und, leicht süßlich, also merkt er da. Leicht süßlich, auch so ein bisschen am Anfang noch fruchtig. Und dann kommt aber so der Alkohol auch, den merkt man schon. Mhm. Und dann kommt so ein bisschen das Finish, glaube ich, aus dem Oak, gell? So ein bisschen diese leichte. Ja. Ach ja, diese leichte. So ein bisschen raue Note, würde ich fast sagen. Mhm. Aber eine raue Holznote, aber schön. Weil wäre er jetzt quasi genauso mild wie am Anfang, dann könntest du ihn quasi einfach so wegpicheln. Mhm. Das wäre echt, dann würdest du gar nicht merken, dass er so viel Alkohol hat. Also ja. 43%. Ja. Aber wirklich sehr, sehr einfach zu trinken. Sehr lecker. Mhm. Finde ich auch. Mhm. Ja, kann man trinken. Genau, also 5 bis 8 Jahre gereift in den Fässern. Mhm. Und der hat jetzt die Silbermedaille bekommen, also mit 89 Punkten. Also mit 90 Punkten hättest du schon Gold bekommen. Also am ganz, ganz oberen silberen Bereich unterwegs. Also ist wirklich ein Top-Produkt. Top-Produkt, ja. Da ist auch nochmal so ein B, glaube ich, hier eingraviert in die Flasche. Mhm. Mit einer Krone drauf. Also, ja. Also Design ist wirklich ein Hingucker, muss man ganz, ganz klar sagen. Ist eine schöne Flasche. Und er hat auch schöne Werbefilme dazu, die auch hochwertig produziert worden sind. Genau. Ganz hochwertig produziert. Ja. Also erzählt auch eine schöne Geschichte, muss man ehrlich sagen, zu dem Produkt. So, jetzt kommt die schwarze Flasche. Wollen wir denn zwischendurch mal sein Interview haben? Achso, ja, natürlich, klar. Dann können wir nämlich dann Captain James noch, noch weiter probieren. Ans Rohr lassen und mal mal pausieren, was denn so dein Thema nämlich ist. Dann auch noch mal zwischendurch das Glas spülen. Genau, alles klar. Gut, James, dann los, erzähl uns was. Hello, James. Hello, Martin. Here with James Papagno from Bombarda Rum. That's right, Bombarda Rum from Miami, Florida. So, what is Bombarda Rum? Well, Bombarda Rum is a brand that truly embraces the spirit of rum. Mm-hmm. We pride ourselves on creating a pure and true rum. We don't add any extra sugars. We don't add any caramels or any other ingredients to the rum. Mm-hmm. We don't use the Solera system. We use static blending. Mm-hmm. And the products that we have, the Culverin blend is a blend of 3 rums. We also have the Falconet rum, which is a blend of 4 unique rums. And so we feel that the static way of blending rums really delivers a true and pure rum. Mm-hmm. So, it's a new product and you already said that it is very special without additives and so on. But I think what impressed me most was the presentation and the bottles. Perhaps you can say something about that. Yeah, the presentation, well, the bottle is a Canon. Mm-hmm. It's a 6-pound Spanish cannon that we've mastered into glass, and it allows us to really match some of the rums with stories of cannons over the ages. Mm-hmm. The names of the blends are actually named after the cannon. The Culverin is a 16th century cannon. The Falconet is a 17th century cannon. And the other unit, the product that we have is called the Drake, which is an English cannon. And so we have a lot of fun with, you know, the cannon shaped bottle, painted black, clear, painted gold. We have so many unique stories and rums to match the stories in a unique presentation, especially on that wooden carriage. And so you're coming to Europe now. We're coming to Europe. We do bottle and blend all of our rums here in Europe. So we're here. And even though we're an American-based company, we are here to stay. And we're going to invade every country one at a time. And how come you are in Florida and the rum is from the Caribbean, but you do all the work? Because not only the production of the product, but also the glass comes from the bottle comes from Europe. Yeah, so when how come that it is your brand is based in Florida, but the production is taking place in Europe? Well, it was unique. You know, we started the production of the brand right during COVID, and so we wanted the best blenders on the planet, which are in the Netherlands. They've been in the rum business for many centuries, 300 years. Yeah. And we found a bottling partner also in the Netherlands, and the dry goods and the material used to create the product is all based in Europe. The closures are from Italy. The labels are from Germany. The bottles are made in Czech Republic. And so it just worked out that way. And we're very excited that that all of the components of the bottle and of the brand are here in Europe. That's the reason. Logistics, logistically, it was a smart way for us to create a great product. And what's the most difficult task if you want to create a new product? Is it the, well, the design of the bottle? Is it the blending? Is it the marketing? Well, what is the most difficult thing? That's a great question, Martin. I think that on this journey that I've been on for the last 2 years, probably the most difficult thing has been coming up with a unique product. Where do you start? Has been the toughest problem for us. And so for me, it was trying to embrace the spirit of rum with a unique presentation. And if you ever decide to get into designing a brand, you want a unique presentation that stands out on the shelf. And you want the liquid to be even better than the presentation. So those two components were very important to launch a brand. You've got to stand out. You've got to have a great product. And you have to have a lot of capital. Because it's very expensive to launch a brand. And the other decisions are, you know, picking your partners. You know, who you're going to buy the closures from, or who you're going to buy the rum from, and are they going to be here tomorrow? So it's picking your partners, where to start. Those were the biggest decisions for us. And I think you succeeded quite well, because your the videos that you showed us were really so impressive. And, I think you did everything the right way. Well, everything's been even the video model thing. Even the videographer isn't from the Netherlands, so these guys create a great product, and we're happy to be in Europe. And you know, we're doing very well in America. We had our first buyer purchase 30,000 bottles for a United States national rollout. We're doing great in Canada. And we're here to stay, and we've got a great presentation. And you, both you and Peter tried the rums today. Maybe I'll let you tell your community about how the rums tasted. And your product is, first of all, a premium niche product, isn't it? Yeah, that's right. We're a premium rum blend. We don't use the Solera style. We use static blends, and we combine anywhere from 3 to 5 rums into one product. And we try to keep our ABV about 43. Some of our products are at 40. And once a year, I was telling you about the limited edition small batch release that we do, which are named after galleons. The first one was named Formidable. After a galleon in the 1700 that was very victorious in battle off of, in the Caribbean. In 2023, we have the Sovereign XO22, which is a Guyana-aged premium rum and Armagnac cask. Very, very unique. Yeah. And so we try to once a year deliver a unique cannon and a unique story and a great cannon packed with rum. But you're planning to do other products too. You spoke about a spiced rum and which is going to come. Exactly. You know, being a premium rum producer, we wanted to introduce a dark spiced rum that was unique to the market at a great price point, under $30. And also a white silver blend of three rums. A lot of the buyers, you know, they like to, our buyers will buy a dark rum and they've been asking for silver rums. And so we feel that the spiced and the silver will complement the portfolio. And we're looking at a coffee and a coconut rum as well. So we're going to keep growing towards spiced and silver and flavored rums at a lower price point to get people introduced to the brand. Yeah, of course. Yeah. But the main thing is the premium. The main thing is the premium. We're going to try to do a premium silver blend and a premium spice blend. We're not your $20 rum. We're going to try to be around the $30 price point. Yeah, of course. You know, with these nice bottles and the good presentation. Nobody throws the bottles away. Yeah, it's really a nice present. Yeah. You know, that's the thing. So that must be a premium because nobody wants to give presents that look cheap. That's right. Yeah. And, you know, if you look at our website, it really, we truly deliver a unique story on the website. You can read all about it. And, you know, we're having fun. The cannon bottle has a lot of stories. We try to match the liquid with the stories. Yeah. And it's a lot of fun. Yeah. It's a great brand. And now you're looking for distributors in Europe, in Germany. That's right. Yeah. We're looking for the right distributor in Germany. Yeah. And in other surrounding countries, and we feel that that we'll have the same success we have in North America here. Yeah, so let's hope that you'll get a distributor very soon, perhaps even before we come out with our podcast, because I'm really keen on buying this rum. All right, that's great. Well, really come by our booth, and we're going to give you a couple to take home. Oh, absolutely. Thank you very much. Come by today or tomorrow. And where's your booth? We're down at the end of D D20. So all the way on the left down there. Yeah, thank you very much. Yeah, sure. It's really interesting. Thank you. Great to be here. And good luck for your brand. All right, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. All right. Ja, da sind wir wieder. Also Profi durch und durch. Wie gesagt, so muss das sein. Und dafür, dass er Quereinsteiger ist, ist das umso erstaunlicher. Genau, das hat mit den Flaschen ganz lustigerweise nicht ganz gut geklappt. Wir waren am vereinbarten Ort zur vereinbarten Zeit. Aber wie gesagt, auch hier müssen wir dazu sagen, die zwei Flaschen wurden uns bereitgestellt, da das Produkt noch nicht in Deutschland verfügbar ist. Und James uns gerne was mitgeben wollte. Und es hat nicht ganz so geklappt, weil wir waren am Stand und er war schon weg. Er war schon weg. Er ist schon abgereist, weil er dann noch einen Termin hatte und es irgendwie komplett verschwitzt hatte, das zu tun. Ja. Aber wir hatten ja zum Glück Kontaktdaten ja ausgetauscht, nach ein bisschen hin und her gemailt, haben wir es dann doch organisiert bekommen, dass er uns nochmal die Flaschen bereitstellt. Und da jetzt sein Abfüller in Holland sitzt, war es jetzt kein großes Problem, aus Holland ein sehr, sehr gutes verpacktes Paket. Ja, professionell verpackt. Nein, das sind so wie so eine Luftmatratze. Genau, also im Prinzip ist es so eine Luftmatratze drum gewickelt. Also im Prinzip muss man sich aufblasen. Muss man sich vorstellen, das ist ein Kunststoffmaterial, was so Luftkammern drin hat und die quasi um die Flasche rumgeführt worden sind und verschlossen sind, die sich wirklich anfühlen wie so Luftmatratzenkammern und die ganze Flasche komplett einnehmen. Das heißt, in dieser Luftmatratze könnte die Flasche auf den Boden fallen. Ich würde sagen, locker vom Meter, wird gar nichts passieren. Gar nichts passieren. Ja, und wir probieren es jetzt nicht auf, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich also ein super System, was ihr da irgendwie mitgeschickt habt. Und das ist natürlich auch da, weil wir ja das Thema Nachhaltigkeit haben. Vorteilhaft, gut, es ist Plastik, aber es ist natürlich nur zwei ganz dünne Plastikschichten, weil dazwischen halt die Luft ist. Genau, richtig. In so Kammern. Und dadurch ist natürlich das auch minimal, denn wenn du das einwickelst in so sonst so Plastik Luftpolsterfolie und dann machst du da fünf Lagen rum, dann ist doch ganz anders als das. Genau, also das ist halt, ich glaube, der Rohling ist bestimmt vielleicht 5 cm groß, würde ich sagen, und vielleicht 5 cm breit, mhm, der dann mit Luft befüllt wird und dann so eine wirklich so eine Schutzatmosphäre da für diese, mhm, Flaschenbillett. Ja. Und als Karton kommt ein ganz normaler Standardkarton rein. Der hat nicht, mhm, mal irgendwelche Aussparungen für Flaschen oder sonst irgendwas. Das ist einfach ein ganz, mhm, normaler Karton. Da, ja, sind 2 von diesen Flaschen drin mit diesen, genau, Luftpolstergeschichten. Da passiert gar nichts. Also ich glaube, mhm, den Karton kannst du durch die Gegend schmeißen, da wird echt, ja, ein super System, hat uns, mhm, sehr überzeugt. Ja. Wir hatten ein bisschen Mühe, das Ganze zu öffnen, weil es suggeriert auf der Seite, dass es so eine Art Ventil ist, dass man öffnen muss und die Luft quasi aus dieser Luftkammer rausgeht. Ist aber nicht so. Man muss wirklich oben den Kopf etwas anheben und dann das Ganze aus der Flasche rausführen. Ja. Also das kann nicht passieren, dass es auch außersehens da irgendwie rausgleitet. Also, mhm, ist bei dem System völlig aus. Ja, das ist sehr gut gemacht. Ja. Ja. Ja, wir haben den zweiten noch. Den zweiten nochmal, da bin ich mal gespannt. Das 8 Jahre lang, mindestens 8 Jahre. 8 bis 15, genau. Im Fass. Genau, und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Danke. Ist auch wieder dunkel, die Farbe ist ähnlich. Genau, Farbe ist, würde ich sagen, sehr ähnlich. Mhm. Mhm. Also jetzt kommen natürlich tatsächlich weniger Fruchtnoten, sondern aber auch ein bisschen Frucht ist da. Also, jetzt kommt ein Blend aus Dominikanischer Republik, Panama, Trinidad, Tobago und Guyana. Aber es riecht schon ein bisschen vanillig. Genau, double aged in Bourbon und Oak Fässern, also in also Bourbon es und riecht fruchtig, Eichen, aber auch vanillig. Ja, also ich finde von der Nase her ist er etwas, kommt er mir etwas fruchtiger vor, also etwas süßer, ehrlich gesagt. Gar nicht mal. Also da sind Fruchtnoten drin, da stimme ich zu, aber auch also 43%. Die Vanillenoten überwiegen. Ja, ich glaube, durch das Fass kommt es eher jetzt stärker raus. Mm. Sehr mild. Erst auf der Zunge, mhm, ein bisschen dann stärker alkoholisch, aber oh, ja, kaum. Ja, doch, also ich finde schon, also der ist am Anfang im ersten Antrunk wirklich sehr mild und dann kommt so ein bisschen, öffnet er sich, mhm, er öffnet sich. Kommt ein bisschen mehr Alkohol, aber auch mehr Geschmack. Aber sehr interessante Geschmacksnoten, also auch so ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen, Kaffee, Schokolade. Ja, das ist so, genau, etwas herber. Also dunkle Schokolade. Mm, dunkle Schokolade, genau. Kommt da mit durch. Was würde ich noch sagen? Achso. Genau. Ich glaube, das Fruchtige am Anfang ist so ein bisschen diese Ananasnote, so, mm, geröstete, ja, Ananas, würde, mm, ich sagen. Ist dabei, in der Tat. Und zum Schluss, was ist das? Ja, könnte dann fast so ein Dicky-Cocktail rausmachen. Mhm. Dafür ist er letztlich auch zu, mhm, schade. Hast du noch in Erinnerung, wie die preislich waren? Die waren ja auch beide nicht ganz billig. Nee, sind beide nicht billig. Ich gucke mal auf der Homepage mal bei denen. Gerade mal hat einen Shop. Also man kann auch da mhm, bei ihm kaufen direkt. Das ist natürlich möglich. Die beiden als Paket. Also wenn man beide Flaschen also zusammen kauft, kosten sie $100. Hm. Also $50 pro Flasche. Wenn du sie einzeln kaufst, sind sie eher 5,50. Also im Package kriegst du sie für einen Huni. Und für einzeln so kostet der Culverin 44,99 und der Falconet kostet 55,99. Aber wie gesagt, im Paket für 100. Mhm. Also 50, ja, kann man ja fast 1:1 umrechnen. So knapp 50 Euro für, was ist das? 3/4 Liter? Ja, 3/4 Liter ist, finde ich, ein absolut okayer Preis. Ich würde sagen, so mittleres Preissegment. Ah, hier bei den Abbildungen und bei dem Film, den man, ja, im Internet sehen kann, ist in den Deckel hier oben noch was eingeprägt. Das fehlt. Ah, hier ist hier nicht. Nee, das stimmt, ja. Also wir haben da eine günstigere Version, ja, oder die haben das geändert. Aber ich glaube, das war der Ausschnitt hier, das ist der Film, den wir auch gesehen haben. Ja. Ich gucke gerade nämlich auf den Fotos vom Event. Da haben wir die Flasche ja auch von allen Seiten nochmal fotografiert, weil sie gerade natürlich auch da war mit dem, es gibt dafür so einen Geschenkständer sozusagen, quasi die Aufnahme für die Kanone, mhm, um die halt, ah ja genau, hier auf der Flasche hat ja auch die Einprägung, genau, haben wir nicht, das stimmt. Mhm. Gibt es natürlich so eine Art Kanonenständer dafür, der aus Holz ist. Das sieht natürlich auch ganz toll aus, wenn die Flasche quasi dann so drin liegt. Dann erkennt man sie am besten als, ja, sieht dann wirklich aus wie eine Kanone. Wirklich sehr cool gemacht. Mhm. Ja. Ja, ich guck gerade, ob man hier an Berlin ein und nach Geschäften suchen. Sorry, we didn't find any stores. Ja, schade. Aber man kann auf der Webseite bestellen. Genau. Auf der Webseite gibt es auch diese quasi den Halter dafür. Gibt es auch so eine eine Kette dafür. Also gibt ein paar Sachen. Gibt auch das so ein Geschenkkistchen dafür. Also das ist schon irgendwie, dass man das auch mit gutem Gewissen auch verschenken kann. Das sieht auch sehr hochwertig aus. Und wie gesagt, wenn es im Regal steht, ist ja, das ist halt echt nicht sehr viel her. Vor allen Dingen, wenn du das tatsächlich in diese Kanonenhalterung dann noch reintust, dann erkennt man sofort, dass es keine Flasche ist. Richtig, genau, ja. Und dann eben eine Kanone. Aber auch so, also wenn das im Regal steht, ist das schön. Genau, also es ist, wie gesagt, es ist ein Rum zum Purtrinken, aber auch zum Mixen. Er hat auch einige Mixing-Vorschläge für diesen Rum auch auf der Homepage, kann man sich mal angucken. Also wie gesagt, ist wirklich ein toller, geschmacklicher Rum. Ich glaube, zum Verschenken, zum selbst sich schenken und ins Regal stellen, auf jeden Fall ein Hingucker. Also schon lohnt sich. Ja. Ja. Inzwischen den beiden finde ich ehrlich gesagt in Anführungszeichen den jüngeren Rum besser. Den Culverin schmeckt mir besser. Mhm. Ja, der hat mehr Fruchtnoten. Ja, der hat mehr Fruchtnoten. Aber ich finde den anderen jetzt auch nicht der gefahren. Ist gut, aber definitiv. Aber ich finde, den anderen ist einfacher zu trinken. Ja gut, dann werde ich nochmal versuchen. Also probierst du mal im Vergleich. Den, so ein bisschen auswaschen hier. Ich finde den sag ich mal, den Culverin etwas besser, als für meinen Geschmack. Er hat drei Sorten. Es gibt noch den Drake. Das ist quasi die Einstiegsqualität bei ihm. 3 bis 5 Jahre. Dann den Culverin, mein Favorite, und jetzt gerade Martin nochmal probiert. 5 bis 8 Jahre. Und dann Falconet ist 8 bis 15 Jahre. Und der macht ja noch eine goldene Flasche. Wird eine goldene Flasche geben. Es wird nochmal eine Spezialedition geben. Mit, ich glaube, 15 bis 15 Jahre. Bis ja. 15 Jahre plus. Auch nochmal als Segment für nochmal eins oben drauf zu setzen. Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ja. Der hat halt diesen fruchtigen Geschmack. Genau, diese Fruchtnote, die der andere nicht hat. Die der sozusagen verloren hat durch die längere Lagerung. Ja. Mhm. Aber ich finde auch, er ist insgesamt ein bisschen pikantiger. Ja, ist er. Das stimmt. Der ist ein bisschen spicy. Das stimmt, ja. Der hat, und das ist nicht so meins. Deshalb, also, wir brauchen uns nicht zu streiten. Ja, ja. Du trinkst die Flasche aus, ich trinke die Flasche aus. Ja, alles gut. Alles gut. Nee, ist wirklich ein schöner Rum und auch super zu verschenken. Oblend, ja, also es lohnt sich schon. Aber guckt euch auch mal die Homepage an, guckt euch mal seine Social Media Sachen auf. Die Filme sind toll, ja, ja. Das ist, also er macht das schon richtig, richtig, richtig gut. Richtig gut, ja, ja. Da sieht man auch nochmal auf der Homepage, sieht man auch nochmal die Vergleiche mit den Kanonen und Co. Das ist schon irgendwie ganz cool gemacht, muss man wirklich sagen. Mhm. The fastest growing rum in America, become an investor. Ja. Ja. Also wer noch einsteigen möchte, eine Rumfirma, der James sucht noch. Das ist schon der Captain, da ist er ja auch zu sehen. Der Captain, ja. Gibt es so ein paar Möglichkeiten noch zu investieren. Ja, und er hat eben auch seine berufliche Zeit da in der Karibik verbracht. Ja, genau. Hat da gearbeitet. Und von daher passt das da natürlich, ja. Genau, also er hat ein Gefühl dafür bekommen. Ja. Ja. Ja, sehr gut. Ja, damit schließen wir unseren Barkonvent ab. Ja, ich glaube ja. Wieder mit einem Höhepunkt. Also es ist ein Höhepunkt nach dem anderen. Das ist schon ein tolles Ereignis. Also ich finde auch immer toll, was für neue Produkte und neue Strömungen auf den Markt kommen. Und man denkt, naja, ist doch irgendwann alles erzählt. So gibt's noch den 30. rum, den 50. neuen Gin und so. Aber dennoch haben sie ihre Berechtigung. Also ich glaube, der Hype um die Produkte wird auch nicht weniger. Es wird meiner Meinung nach eher mehr. Und das ist toll, was für Produkte sich da etablieren. Ich ganz ehrlich, also ich finde jetzt auch gerade den Bombarda, muss man ganz ehrlich sagen, Preis-Leistung ist auch schon echt gut. Ist gut. Also ist wirklich gut. Das ist so ein tolles Produkt, genau. Was auch so schön aussieht und ja, eine tolle Flasche hat und so. Das kostet ja auch alles. Ja. Und dann 50 Euro, das ist doch ein super Geschenk. Ja, finde ich auch. Und das ist halt auch das Gute. Also die Branche entwickelt sich nicht nur, sage ich mal, in den Top-Bereichen, Sphären, wo es halt schon schon das Ultra-Premium-Produkt irgendwie schon da gibt. Dann muss es halt nochmal ein Ultra-Ultra-Ultra-Premium-Produkt geben, um sich vom Ultra-Ultra-Premium-Produkt irgendwie abzuheben. Es geht also auch was in, sage ich mal, in den Sphären, sag ich mal, wo man mit gutem Gewissen auch mal sich eine Flasche kaufen kann und ohne direkt arm zu sein anschließend, weißt du, sondern man kann im, sag ich mal, mittleren Preissegment wirklich auch extrem gute Produkte. Ja gut, kriegen. Wir sind ja schon in einem höheren mit 50. Ja, ja, genau, ja, ja. Aber klar, in allen Preissegmenten gibt es da schöne Sachen. Ja. Also finde ich sehr gut. Wie gesagt, auch heute wieder die Produkte, die wir getestet haben, der Somerville Gin und der Rum ist toll. Also kannte ich beides vorher nicht. Wäre ich vielleicht auch am Regal, wenn jetzt drin stehen würde, dran vorbeigegangen, sagt, okay, komm, neue Flaschen, sieht cool aus. Naja, was auch immer das ist, keine Ahnung. Und naja, wieder ein Gin. Naja, können wir ja schon den 28.000. Gin da draußen. Naja. Hätte ich jetzt nicht zugegriffen. Aber jetzt so über den Anführungszeichen Umweg, über das Event oder beziehungsweise über die Vorträge auch, an neue Produkte rangeführt zu werden, ist für mich auch so ein Grund, auf diese Veranstaltung zu gehen. Ja, ja, klar. Diese geführten Tastings und die Produktvorstellungen ist toll. Das ist auch mit mein Favorite. Natürlich kann man den ganzen Tag rumlaufen und von einem Stand zum anderen. Das ist ja auch ganz schön. Genau. Nur es strengt natürlich dann auch an. Ja. Und zumindest ich bin ja nicht mehr der Jüngste, im Gegensatz zu Peter. Und da will man sich auch mal ein bisschen setzen. Mhm. Und dann kann man sich da in so ein Tasting setzen oder in einen Vortrag, lernt eine Menge. Immer, ja, wirklich. Und kriegt auch tolle Sachen zum Probieren. In der Regel, denn das sind ja alles auch dann Tastings mit Verkostung und so. Und und kann da wirklich seinen Horizont enorm erweitern. Wir haben auch dieses Jahr extrem viele Vorträge uns angeguckt. Also die letzten Jahre waren es schon viel, aber dieses Jahr waren, glaube ich, die meisten. Also wir hatten ja teilweise zwischen den... Das Programm war auch so interessant. Ja, war natürlich, klar. Also wir hatten ja teilweise gar nicht so viel Zeit auf den Ständen, also uns mal ein bisschen treiben zu lassen, was wir ja auch mal ganz gerne tun. Weil wir halt echt so viele Vorträge auf unserer Agenda hatten und dann teilweise in den verschiedenen Messebereichen, da musste man ja richtig strecken. Ja, man muss Strecken zurücklegen und dann musst du ja bedenken, wir haben ja oft danach noch ein Interview gemacht. Genau, ja. Das heißt also, man hatte jetzt nicht nur die Dreiviertelstunde Vortrag, also oft dauern die Vorträge ja doch, die Slots sind immer eine Stunde, aber man geht davon aus, so eine halbe Stunde, aber mit dem ganzen Tasting und dem Auf- und Abräumen der Gläser sind das dann schon, ist das eine Dreiviertelstunde. Ja. So, jetzt kann man nicht direkt nach einer Dreiviertelstunde das Interview führen, weil dann der Referent auch noch mit anderen Leuten spricht. Genau. Das heißt, man wartet dann nochmal, bis man das Interview macht und dann sind anderthalb Stunden um. Ja, genau. Und dann kann man erst das nächste machen. Und von daher ist das natürlich, dann hat man dann auch nicht so viel Zeit. Wir hatten ja, ich kann es nicht erinnern, am Tag 1 an der Anreise hatten wir so in unseren Kalender geguckt, weil wir beide eingetragen haben, was wir uns gerne angucken müssen. Da haben wir teilweise dann konkurrierende Veranstaltungen gehabt und wir wollten ja eigentlich schon alle beide besuchen. Also immer alle Veranstaltungen gleichzeitig zu besuchen, war schon unser Ziel. Und mussten halt dann sagen, okay, die fliegt raus. Um halt auch eigentlich irgendwie alles auch hinzubekommen, weil sonst hätten wir den ganzen Tag einfach nur in den Taste-Forums sitzen müssen und hätten gar nichts von der Veranstaltung gemacht. Ja. Was ja auch okay gewesen wäre, aber man möchte ja auch ein bisschen. Naja, du musst ja denken, es sind Montag, Dienstag 6 Stunden. Ja. Und am Mittwoch kürzer. Ja. Oh, sagen wir 5 oder eigentlich auch nur noch 4 Stunden am Mittwoch. Das heißt also, es sind 16 Stunden insgesamt nur. Ja. Wenn du jetzt allein aber schon 3 Stunden Interview machst, dann sind es leider nur 13 Stunden. Ja. Und wenn du 13 Stunden hast und dann hast du so ein Tasting von 1,5 Stunden oder von 1 Stunde, dann Interview haben wir schon rausgerechnet, machst du 10 Tastings, hast du nur noch 3, ja. 3 Stunden, um dich treiben zu lassen. Genau, richtig, ja, ja. Und wir waren ja auch jeden Tag eigentlich mit Öffnung der Türen waren wir quasi 5 Minuten später da. Also wir waren ja. echt jeden Morgen mit einem der ersten Besucher auf der Veranstaltung. Und wir haben mehr als 10 Tastings gemacht. Ja, ja. Also von daher siehst du, wie wenig Zeit noch blieb. Ja, ja, ja. Um nach Hause. Wir hatten ja Petra ja gesagt, wäre gut, wenn sie das um 2 Stunden verlängert würden, aber das sagen sie, wird schwierig für die Aussteller. Das ist halt klar. Ja, ja. Für die beginnt quasi nochmal die zweite Ausstellungsrunde, in Anführungszeichen, wenn sie dann ihre, weiß ich nicht, Taste Forums Bar hier, wie heißen sie, Guest Shifters im Bar und so machen oder die ganzen Abendveranstaltungen. Gibt es ja noch, wie gesagt, es ist ja bedeutend mehr als nur diese Veranstaltung, sondern auch das Ganze drumherum. Es beginnt ja schon quasi am Sonntag vorher. Schon einige Veranstaltungen, wo man auch teilweise auch schon dran teilnehmen kann. Dann gibt es natürlich nochmal unzählige Veranstaltungen für geladene Gäste. Also wir hatten ja den einen Abend extra auch nochmal ausgeschlagen. Stimmt, wir warten noch eine Einladung. Ach, den müssen wir zu Wort kommen lassen. The Spirit of Ireland. Ja. Philipp Duff. Ja, aber das ist das Problem, dass da die Ach so, das, stimmt. Interview das Interview etwas ja, das, problematisch das, ist. Wir können das nicht bringen, weil die Qualität nicht. Genau, da hat es mit dem Aufnahme. Da verschrecken wir unsere Hörer. Ja, es war das erste. Genau. Und da haben wir irgendwas gefuscht. Genau, irgendwas war da nicht richtig eingestellt. Ja. Genau, also. Aber wir können es ja trotzdem erwähnen. Genau. The Spirit of Ireland. Da hat Philipp Duff, ja. der eigentlich. Whisky-Experte ist, ja. Mal vorgeführt, was Irland noch so ja. zu bieten hat. Also die Nicht-Whisky-Spirituosen genau. aus Irland, da kommt eine Menge daher. Und dann hat er uns eingeladen, die irische Botschaft hatte irgendwie an dem Abend ein Event gemacht. Ein Event mit also Essen und Trinken. Genau, also der irische Export, Wirtschaft, wie heißt das, Wirtschaftsexportforum, keine Ahnung, also was die irischen Güter in die Welt exportiert. Also auch so unter Umständen auch der Sponsor dieser ganzen Veranstaltung, also dieses Themenblocks sozusagen war. Und die hatten uns dann abends nochmal eingeladen für ein Tasting für den, was der irische Außenminister, Essen. Genau, was der irische Außenminister, sein persönlicher Koch, ist auch ein Sternekoch, genau. hätte da quasi in der irischen Botschaft für geladene Gäste gekocht. Ja, und eben auch für uns, aber wir sind da nicht hingegangen, weil es einfach zu viel geworden wäre. Ja. Nach so einem ganzen Tag, dann noch abends Essen und Tasting. Ja, genau. Bis spät und am nächsten Tag willst du wieder frisch sein. Ja, das hätte nicht gegangen. Das hätten wir nicht machen können. Nee. Nein. Also ich hätte gerne, also von der Art, also auch von natürlich auch die Einladung von Philipp abzuschlagen, war natürlich schon. Jetzt habe ich mich nicht gut dabei gefühlt, war wirklich schade. Ich hatte wirklich habe mich nicht gut gefühlt zu sagen, ey, sorry, wir können nicht. Aber es hätte mich natürlich schon unheimlich interessiert, völlig klar. Aber wie gesagt, wir haben es richtig gemacht, weil du kannst dich daran erinnern, letztes Jahr Jörg Meyer hat uns eingeladen nochmal in die Bars und so. Wir hätten es, der nächste Tag wäre für den Arsch gewesen, ganz ehrlich. Weil du kannst ja nicht hingehen und sagen, ich trinke jetzt einen Drink, wenn da, weiß ich nicht, 3 Gastchefs da sind, die alle ihre Cocktails kreieren. Und da musst du ja alles probieren mal. In gewisser Weise auch verpflichtet. Ja, genau, genau. Und das kannst du nicht, also wenn du das machst, bist du am nächsten Tag nicht mehr fähig da. Also dann kannst du nur noch über den Barkonvent schlendern, aber dann kannst du nicht mehr da richtig irgendwas machen. Also das konnte man nicht. Ne? Und darum, leider ist es für uns, glaube ich, so der beste Weg, den wir tun. Ich bin auch sehr glücklich damit. Ich habe auch nachgedacht, so, hey, hätten wir noch was optimieren können oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, nee, wir setzen uns einen Fokus. Wir gucken, was für Vorträge für uns interessant sind. Wir nehmen relativ viel mit aus der Veranstaltung. Ja. Also ich persönlich extrem auf viel. Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Also klar, wir könnten auch ganz anders machen und sagen, lass uns von Stand zu Stand treiben. Da bist du, wenn du um 10 Uhr aufschlägst, bist du um 12 besoffen. Muss man ganz klar sagen, weil da guckt dich halt keiner doof an, wenn du um 10:30 den ersten Signature-Drink da an der Bar irgendwie bestellst. Und was sich anschließend nochmal ein Wodka-Tasting machst mit 13 Sorten, das ist völlig normal da. Das ist gar kein Thema. Aber ich glaube, das würde uns nicht gut tun. Und wir haben auch dieses Jahr wieder viel selbstdiszipliniert, auch viel zwischendurch getrunken, also Wasser, ganz wichtig. Ja. Eigentlich zu jedem Tasting hatten wir einer immer von uns Wasser geholt, dass man zum Tasting Wasser haben, ja, davor ein Wasser. Mhm. Weil es war eine gute Gelegenheit, wenn man ein paar Minuten vorm Tasting da war, sich einen guten Platz zu sichern. Dann nochmal schon mal die erste Flasche Wasser schon mal zu trinken, dass man die ganze Zeit gut hydriert ist. Und dann während des Tastings auch nochmal Wasser zu haben und ein bisschen was nachzutrinken und Co. Mhm. Das ist auch wichtig. Also sonst wäre es nicht gegangen. Also interessant war ja, dass ja am letzten Tag war ja eine gewisse Wasserknappheit auf dem Event. Ja. Da ging es ja los, dass dann teilweise die Schränke, die Wasserschränke, also wird permanent Wasser nachgelegt und Co. oder Getränke nachgelegt, in den, sag ich mal, in den Verkehrshallen, wo relativ viel Durchgangsverkehr ist oder auch viele große Aussteller sind, dann irgendwann echt sie nicht mehr nachgekommen sind, die Flaschen nachzufüllen. Ja, ja. Naja, aber ist ja auch klar, die Leute müssen trinken und sollen auch trinken und sie haben jetzt bei der Bestückung der Kühlschränke wahrscheinlich die Zahlen vom letzten Jahr zugrunde gelegt und das war halt eine kleine Veranstaltung. Mhm. Jetzt waren ja ganz viel mehr Leute da, weil einfach jetzt es wieder losging richtig und das reichte dann natürlich. Genau, das ist wirklich dann echt ein Thema. Interessant war, wir hatten ja von es gab ja auch in den Schränken nicht nur Mineralwasser, sondern es gibt immer so zwei, drei Softdrinks noch, in Anführungszeichen. Mhm. Einmal, ich habe gerade das Foto gesucht, wo es ist. Einmal war es ein Drink, den kannte ich vorher auch nicht, fand ich sehr gut. Und zwar war das ein Non-Alcoholic Gin and Tonic von der Firma Lears, würde ich sagen. Mhm. Ich Lears, mal, genau. Gleich mal nochmal verlinken. Der war wirklich auch sehr gut als alkoholfreier Gin and Tonic. Also war eher so, hat bisschen geschmeckt, also schon wie Gin und Tonic, aber eher so in der Richtung Limonade, Softdrink mäßig. Und dann hat ja Fritz eine alte Limonade wieder auf den Markt gebracht, die früher in einer Flasche geliefert wurde, die aussah wie eine Ananas. Und jetzt haben sie quasi die sogenannte Agnola Bio-Ananas-Limette neu rausgebracht, also wieder das Produkt wieder auf den Markt gebracht, das war eine Zeit lang weg. Neue Rezeptur, schmeckt auch anders als ursprünglich und die gab es auch zum Probieren dort und ich habe mich in dem Geschmack, in Anführungszeichen, wieder verliebt, weil ich kannte die alte Variante quasi in dieser Ananas-Flasche, hat ganz anders geschmeckt, aber es war auch schon vor 20 Jahren, das ist ja heute auch irgendwie anders, musst du Produkte wieder platzieren, du kannst jetzt nicht sagen, hey, du hängst dich jetzt an die, Anführungszeichen, an die Nostalgie dran und sagst, hey, ich mach's wie früher, die Geschmacksrichtungen und das Trinkerlebnis früher passt vielleicht nicht mehr in die heutige Zeit und jetzt haben sie das Produkt halt neu auf den Markt gebracht. Es war eine Bio-Ananas-Limette-Limonade und die haben wir uns zwischendrin auch mal gegönnt zum Probieren mal so als Limonade mal, weil wir sonst die ganze Zeit eigentlich nur Wasser getrunken haben. Naja. Fand ich das auch mal eine sehr schöne Abwechslung. Ja, aber ich denke, das war wirklich auch gut, dass man dann auch nochmal was anderes trinken kann. Ja, genau. Ja. Also kann ich empfehlen und hat auch direkt bei mir gewirkt. Ich habe nach der Veranstaltung im lokalen Getränkehändler meines Missvertrauens um die Ecke habe ich gleich mal einen Kasten davon gekauft und habe festgestellt, dass es eigentlich ziemlich teuer war. Mhm. Also man weiß es ja nicht auf dem Event, was das dann kostet dann. Ich habe mich auch damit nicht beschäftigt. Ich dachte, na gut, kann nicht so teuer sein. Und als ich dann zur Kasse ging, dachte ich mir so, ist ja schon für so eine 0,33er Flasche schon ganz ordentlich. Ja. Hatte ich jetzt damit nicht gerechnet. Natürlich habe ich es trotzdem gekauft, weil es lecker war. Aber es war jetzt nicht so, wo ich sage, okay, ist ein No-Brainer und nimmst du einfach mal bei Gelegenheit immer mal einen Kasten mit, sondern war schon irgendwie, wo ich sagen würde, okay, ja, das ist, mal kann man es machen, aber fürs Dauersegment bzw. Sortiment. Ja, das ist ja nun auch ein besonderes Getränk, was in gewisser Weise ja auch vielleicht in der Kneipe oder so den Alkohol ersetzen soll. Genau. Nur halt als jemand, der keinen Alkohol trinken will, was Nettes trinken willst und nicht einfach nur Wasser oder Cola oder Apfelschorle, dann ist das natürlich was Besonderes. Ja. Und deshalb muss das natürlich preislich ein bisschen eben auch in den Bereich passen. Genau. Also fand ich gut. Also hat mich sehr gefreut, dass es auch das gab und ich da einiges probieren konnte. Und dann, wie gesagt, auch dann das letzten Endes dann in meinen Haushalt auch gefunden hatte, das Produkt. Ja. Jetzt gucke ich gerade nach dem alkoholfreien Gin and Tonic. Ah ja, ich habe es gefunden. Auch die Homepage dazu, die richtige, die verlinke ich auch nochmal. Fand ich auch sehr gut. Also hat mich auch überzeugt, das Getränk. Mhm. Ich habe es leider anschließend nicht gesehen bei mir im Getränkehandler. Ja, schade, aber ja, hab's noch nicht gefunden. Gut. Ja. Aber kann man auch mal probieren. Wie gesagt, war gut. Ich finde es auch gut, dass sie auch da solche Produkte in die Schränke reinmachen. Ich wäre jetzt bei denen jetzt am Stand nicht extra vorbeigelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber als es dann im Schrank drin stand, sage ich mir, ach komm, probierst du mal. Genau. Fand ich das ein guter Anreiz. Eine gute Werbung. Ja, auf jeden Fall. Hat bei mir funktioniert. Das Geld. Und in den Bars brauchen die auch sowas. Das ist ja klar. Ja, gut. Und dann sind wir durch mit dem Thema Barkonvent. Bald ist ja schon das nächste. Ja, nur 10 Monate. Ja, gut, bis der Podcast raus ist, bis das alle gehört haben. Genau. Es steht schon der nächste vor der Tür. Und es sind noch 8 Monate. Genau. Das ist ja Anfang Oktober. Anfang Oktober, stimmt. Anfang Oktober. Anfang Januar. Also 9 Monate. Ja, genau. Ja, also, wenn du bis dahin nochmal Vater werden willst, musst du dich jetzt aber ranhalten. Gut, alles klar. Dann vielen lieben Dank. Ja, ich danke auch. Vielen Dank auch an unsere Hörer fürs Zuhören, fürs Unterstützen, fürs Liken, fürs Fragen, genau, fürs Kommentieren, fürs Nerven, für alles, was ihr uns mit uns tut. Und bleibt uns treu, seid uns gut. Ja. Und genau, wir hören uns bald wieder. Bis bald. Bis dann. Ja. Tschüss.